Was halten Sie von der Universität? Na, die Lomonossow-Universität ist für mich ein Begriff. Eine der bekanntesten Hochschulen. Und ohne Zweifel die höchste. Das neue Gebäude der Universität wirkt imposant. Aber das alte finde ich gemütlicher. Das ist Ansichtssache. Ob alt oder neu, Hauptsache, da werden gute Fachleute ausgebildet. Ich bin ganz durcheinander. Zu viel auf einmal. Meinen Sie? Ja, immer wieder. Schauen Sie nach rechts. Schauen Sie nach links. Mir ist schwindelig geworden.